Ich war mit Kapitän Turners Dick von Tahiti nach Hongkong unterwegs. Auf dem Weg dorthin passierten wir eine kleine Inselgruppe. Kapitän Turners Dick wusste, dass diese Inseln bisher unbewohnt gewesen waren. Es konnten daher nur Schiffbrüchige sein, von deren Feuer dieser Rauch stammte. Kapitän Turners Dick sandte ein Boot mit Lebensmitteln ab, um die halb Verschmachteten sofort erquicken zu können. Uns im Boot zeigte sich ein reizendes Landschaftsgemälde. Steile, wild zerklüftete Felsen in seltsamer Gebilde zerrissen und oft von natürlichen Stollen durchbrochen, sprangen kühn ins Meer hinaus und weiter hinein bedeckte eine prachtvolle Palmenwaldung die schroff aufsteigenden Höhen. Unser Boot wurde nach der Rauchsäule hingesteuert und als es dem Ufer so nahe gekommen war, dass die Felswände den Seeleuten die Aussicht auf den Hintergrund benahmen, zeigte sich der Eingang zu einer schmalen, tiefen Bucht. Hier warteten am Strand auf uns bereits zwei Männer in englischen Matrosenkleidern, aber sie waren barfuß. Sie hatten bei der Annäherung des Bootes die Höhe verlassen und bezeichneten durch Winke den Ort, an dem man landen sollte. Wie staunten wir, als wir von dem älteren der beiden Männer in deutscher Sprache angeredet wurden. Ein langer blonder Bart gab dem Größeren ein stattliches und ernstes Aussehen. Er empfing die Landenden nicht mit der Miene eines Notleidenden, sondern mit der eines Mannes, der von keinem Menschen etwas zu erbitten braucht. Er war ein deutscher Landmann aus Pillau, der schon seit 30 Jahren als Seemann das Meer unter englischer Flagge befahren hatte. Dieser, wie man wohl sagen darf, weit verschlagene Mann und sein Begleiter, ein junger Norweger, hatten zur Mannschaft des Walfängers Williams gehört, der vor 2 Jahren in dieser Bucht während eines fürchterlichen Orkans von seinen Ankern gerissen wurde und an den benachbarten Felswänden im Inneren der Bay gescheitert war. Damals rettete sich die Mannschaft an Land, ward aber bald darauf von einem für das nämliche Haus fahrenden Walfänger an Bord genommen, wobei Wittrin und Petersen, so hießen die beiden, sich die Erlaubnis erwirkten, auf dem romantischen Eiland zu bleiben und bis zur Ankunft eines anderen Schiffes eine gemütliche Robinsonade ins Werk zu setzen. Kapitän Turnerstick hatte in menschenfreundlicher Absicht Lebensmittel mitgebracht, um vermeintlich Notleidenden beizustehen, doch wir waren selbst in das Märchenreich des Überflusses geraten und statt mit mittelmäßiger Schiffskost Hungrigen beizuspringen, wurden nun wir mit dem ausgesuchtesten Abendessen bewirtet. Von den mehr oder weniger zahmen Schweinen, die die ländliche Szene belebten, ward von den freundlichen Wirten sogleich eines der fettesten geschossen. Man lichtete den wohlversorgten Taubenschlag und als Zuspeise gab es Kartoffeln, Wassermelonen, Holundersuppe, frische Feigen und Maulbeeren, Pfannkuchen, Schildkröteneier und verschieden hergerichtete Fische. Den Beschluss machte ein würziger Tee, der aus den Blättern des hier wild wachsenden Sassafras bereitet worden war. Die beiden Einsiedler hatten sich sehr an ihn gewöhnt und auch von uns Gästen wurde er als köstlich befunden. Den größten Teil der nächsten Nacht brachte unsere heitere Gesellschaft unter den herrlichen Bäumen vor der Klause zu. Bald gesellte sich zur Lieblichkeit des Ortes und des Klimas bei völlig heiterem Himmel der Vollmondglanz in seiner ganzen stillen Pracht. Solche Stunden sind unvergesslich und werfen einen Lichtschein durch das ganze Leben. Schweren Herzens verließen wir am nächsten Morgen die beiden Männer und segelten weiter. Derartige Inseln sind ein Paradies für den, der die dazugehörige Einsamkeit zu schätzen weiß. Doch erinnerte mich Kapitän Turnerstick daran, dass die Natur hier zwar alles vereinigt hätte, um diesen Ort zu einem wünschenswerten Aufenthalt für den Menschen zu machen, doch sie ihn andererseits bisweilen durch Erdbeben und furchtbare Stürme erschrecken würde. Die Orkane entfalten bekanntlich in den chinesischen und japanischen Meeren eine furchtbare Wut und rasen in ihrer ganzen entsetzlichen Stärke auch über die naheliegenden Bonin-Inseln. Sogar im Innern der Bay geraten dann die Gewässer in einen so furchtbaren Aufruhr, dass sie den Anblick einer einzigen weißen Schaummasse darbieten. Und findet eins der hier nicht seltenen Erdbeben statt, so wird das Land bis in seine tiefsten Grundfesten erschüttert. Die Sturmflut steigt dabei zu einer solchen Höhe, dass sie alle Flächen und Täler weithin unter Wasser setzt. Wie recht mein Kapitän mit seinen Ermahnungen hatte, sollte ich schon wenig später selbst erfahren. Denn unvermittelt sog Kapitän Turnerstick die Luft mit der Bedachtsamkeit eines nach Champignons suchenden Wachtelhundes ein und machte ein sehr bedenkliches Gesicht. Riecht euch doch einmal diese Luft an. Merkt ihr etwas? Ich konnte trotz aller Aufmerksamkeit weder einen Veilchen noch einen anderen Duft, sondern nur den gewöhnlichen Seegeruch wahrnehmen und verneinte darum. Ich merke nichts. Und seht ja auch nichts. Ich musterte den ganzen Gesichtskreis. Im Nordosten war es, als sei der Himmel da, wo er den Horizont berührte, mit glänzenden und maschenartig gekreuzten Spätsommerfäden überzogen, an deren oberem Rand sich eine kleine, helle und scheinbar kaum einen Fuß im Durchmesser haltende Öffnung befand. Das alles war so seidenartig, so zart und weich gezeichnet, als hätte der Mundhauch einer Fee den sonst so freundlichen und lichten Meeresraum berührt. Und ich konnte mir nicht denken, dass diese kaum bemerkbaren Linien in einem Zusammenhang mit der plötzlichen Veränderung unserer Richtung stehen könnten. Ich sehe nur jene unverfänglichen Striche, dort, zwischen Ost und Mitternacht. Unverfänglich, ja. So kann bloß einer sprechen, der kein Seemann ist. Oder vielmehr, ich glaube sogar, dass es auch ein sonst wohlbefahrener Wasserbär meinen könnte, falls er zum ersten Mal in diese Meere kommt. Aber traut nur diesem Himmel nicht. Er macht ein verführerisches Gesicht. Und was darauf folgt, werden wir bald merken. Sturm? Sturm? Pah! Wollt ihr einen Bären mit einer Spitzmaus vergleichen? Einen Taifun erwartet ihr? Fragte ich, halb erschrocken und halb befriedigt, dass es mir vergönnt sein sollte, diese fürchterliche Lufterscheinung kennenzulernen. Ja, einen Taifun. In 10 Minuten haben wir ihn. Es wird der 11. oder 12. sein, den ich in diesen Gewässern erlebe. Ich kenne also die Art von Mailüftchen recht gut. Es gibt verschiedene Anzeichen dafür. Keins von ihnen aber ist so gefährlich wie dieses verteufelte Netz da hinten. Ich sage euch, Charlie, in 5 Minuten werden die Fäden den ganzen Himmel umsponnen und sich zu einer pechschwarzen Wolkenmasse ausgebildet haben. Die weiße Öffnung dort wird bleiben, denn der Taifun muss doch eine Tür haben, durch die er herunterblasen kann. Es ist ein Sturmloch. Macht, dass ihr in eure Kajüte kommt und guckt nicht eher wieder heraus, bis ich euch entweder rufe oder unser guter Wind unten auf dem Meeresgrund für immer vor Anker geht. Passt mir schlecht, Captain. Darf ich nicht an Deck bleiben? Ich gebe euch mein Wort, dass euch schon die erste oder zweite See über Bord nehmen würde. Ich bin nicht zum ersten Mal auf See und wenn ihr wirklich Sorge habt, so nehmt ein Tau und zurrt mich fest, an den Mast oder sonst irgendwo. Well, wenn ihr es einmal auf den Mast abgesehen habt, so kommt her. Er nahm ein starkes Tau zur Hand und band mich fest. Unterdessen herrschte eine fieberhafte Geschäftigkeit an Deck. Die Gallantmasten und Rahen wurden heruntergenommen und alles Bewegliche so viel wie möglich befestigt oder durch die Luke in den Raum geschafft. Jedes Stück Leinwand wurde gerefft und nur oben am Spenker blieb ein Sturmtopsegel, um dem Steuer so viel wie möglich zu Hilfe zu kommen. Auch an die Radspeichen des Steuers wurden Taue befestigt, für den Fall, dass bloße Armeskraft nicht mehr zulangte, das von den Wogen ergriffene Ruder zu beherrschen. Schließlich wurde jede in den Raum führende Luke oder Öffnung so fest wie möglich verschlossen, damit das Wasser keinen Zutritt finden konnte. Und nun, als das alles mit der angestrengtesten Tätigkeit beendet war, brach, genau nach 10 Minuten, wie der Kapitän vorhergesagt hatte, das Wetter los. Der Himmel hatte sich mit einer schwarzen Decke umzogen und die Wogen besaßen jetzt eine tiefdunkle, fast möchte ich sagen, höllisch drohende Farbe. Sie hatten keine raschere Bewegung als bisher, aber jede einzelne der Wellen glich einem schwarzen Panther oder einem zottigen Bison, der ruhig hält, um seine Kraft zu einem plötzlichen Sprung oder Stoß zu sammeln. Das Sturmloch hatte sich erweitert. Es besaß das Aussehen eines runden Fensters, durch das ein feiner, rötlich-gelber Rauch hineingetrieben wurde. Da strich ein leises Säuseln über die Wasser, und aus weiter Ferne her ließ sich ein Ton vernehmen, ähnlich dem einer überblasenen Bassposaune. Aufgepasst, Boys, er kommt. Steht nicht frei, sondern nehmt das stehende Tau in die Hand. Der Posaunenton ertönte stärker und näher, und da kam es heran. Eine schwarze, hohe, beinahe senkrecht aufsteigende Wogenmauer und hinter ihr der Orkan, der sie emporgerissen hatte und vor sich hertrieb. Die Mauer hatte uns erreicht, stürzte über uns her und begrub uns unter ihrer bergschweren Flut. Die Wogen wälzten sich scheinbar berghoch und von allen Seiten auf uns zu und schlugen haushoch über das Deck. Noch rollte der Schwanz der einen über mich hinweg, so hatte mich bereits der Rachen der anderen erreicht. Und kaum blieb mir Zeit, den nötigen Atem zu schöpfen. Das brüllte und heulte, das rauschte und sprudelte, das gurgelte und schäumte, das gellte und pfiff, das ächzte und stöhnte, das knarrte und prasselte rund um mich her, über mir, unter mir und in mir. Denn es war mir ganz so, als hätte der fürchterliche Taifun auch mich selber, meine Knochen und Muskeln, meine Sehnen und Flexen und jede Faser und Fieber meines Innern gepackt. Der Kapitän hielt sich an einem der laufenden Taue fest und hatte die Seetrompete ergriffen. Nur ihr scharfer, schneidig schriller Ton vermochte es, das entsetzliche Chaos des ringsum tobenden Stimmengewirrs zu durchdringen. Seine Befehle wurden verstanden und trotz der übermenschlichen Anstrengung, die dabei erforderlich war, schnell vollzogen. Eine Handvoll braver Topgasten oder Vorkastellmänner warf sich immer auf einen der bedrohten Punkte, und man muss in solchen Augenblicken die starken, todesmutigen Leute beobachtet haben, um zu begreifen, welchen Wert ein jeder einziger von ihnen besitzt. Drei Männer standen am Steuer und vermochten trotz aller ihrer Anstrengung nicht, es zu lenken. Sie mussten die Taue zu Hilfe nehmen. Die Wogen gingen so schwer, dass sie unter ihrer Wucht das Schiff zu zermalmen drohten. Von Minute zu Minute brach eine hohe See über uns her und der Hauptmast, an dem ich befestigt war, bog sich wie eine Weidengerte. Das Sturmloch hatte sich geschlossen und wir befanden uns in vollständiger Nacht, durch deren Finsternis nur der sprühende Schaum der Wogenkämme gespenstisch leuchtete. So wütete der Orkan 2, 3, 4 Stunden lang. Ich hatte noch niemals einen solchen Aufruhr der Naturkräfte erlebt und erwartete alle Sekunden, von meinem Haltepunkt losgerissen und in die kochende See geschleudert zu werden. Eine Reling um den Bord herum gab es bereits nicht mehr. Sie war zerschmettert worden von den Gegenständen, die der wütende Sturm von ihren Plätzen gezerrt und ins Meer geworfen hatte. Da trat mit einem Mal eine minutenlange, lautlose Stille ein, während der man das angestrengte Klopfen des eigenen Pulses zu hören meinte. Achtung, Jungs, jetzt kommt es doppelt. Kaum waren diese Worte des Kapitäns verklungen, so zuckte ein blendender Blitzstrahl nieder. Es erfolgte ein Donnerschlag, unter dem die See erkrachte und die Erde zu bersten schien, und dann wühlte sich der Taifun ins Wasser, sodass er die Spitzen unserer Masten zu überspringen schien. Wir wurden vom Wogenstrudel gepackt und um unsere eigene Achse gedreht. Ein allgemeiner Schrei der Todesangst, ein entsetzliches Krachen und Prasseln und Schmettern. Dann schwiegen die Lüfte. So plötzlich wie die Musikinstrumente auf den Taktschlag eines allmächtigen Kapellmeisters. Und nur das Branden der Wogen gegen unsere Planken ließ sich vernehmen. Der Fock über Bord! Schrie der Kapitän mit Donnerstimme. Kappt die Taue! Schnell! Kappt! Kappt um Gottes Willen! Alle Hände bewaffneten sich mit Beilen. Das Schiff lag nach Starbord hinüber. Eine Reihe von kräftigen, dumpfen Schlägen erfolgte. Es rauschte und brauste in den Fluten. Das Schiff wankte und bog sich vorn tiefer, während eine Sturzsee nach der anderen über das Deck rollte und uns in ihrem Wasser völlig begrub. Rascher! Rascher, Jungens! Sonst geht's hinab mit uns! Schrie Turnerstick. Ahoi, Captain! Rief der Bootsmann. Spriet auch vom Bug! Hängt am Fock! Kapt! Kapt auch diese! Klang die Antwort. Zu gleicher Zeit griff er sich an mir vorüber nach vorn um sich selber vom Stand der Dinge zu überzeugen. Wieder ertönten die Schläge, dann spritzte es vor uns hoch auf und der Bug hob sich in die Höhe. Ahoi, Mate! Steht's hinten gut? Ei, ei, Sir! Well, zieht ein Reff auf, Jungens. Wir brauchen es, denn der Taifun ist vorüber. Er kam zu mir zurück. Ah, Charlie, lebt ihr noch? Ein wenig. Also ganz nicht? Glaube es. Werdet ein gutes Teil Salzwasser geschluckt haben. Und das ist nicht jedermanns Sache. Wollt ihr los? Denke es, Sir. Ist diese Luft wirklich vorüber? Natürlich. Der Taifun kommt plötzlich und nimmt ebenso rasch Abschied. Hat uns noch einen tüchtigen Fußtritt gegeben. Die See wird noch einige Stunden hochgehen. Fock und Spriet samt Klüver sind fort. Aber wenn wir unten noch heil sind, so will ich Gott danken, so gut davongekommen zu sein. Er band mich los, und ich hatte bei dem aufgeregten Wogengang, der nach und nach in eine erst schwere und dann leichte Dünung überwechselte, alle Mühe, mich auf den Füßen zu halten. Die Wolkenhülle öffnete sich an mehreren Stellen. Es wurde wieder Tag, und endlich rang sich auch der erste Sonnenstrahl wieder durch. Auf dem Deck sah es fürchterlich aus, doch ging mich das jetzt nichts an, sondern ich stieg mit dem Kapitän hinab in den Raum, um dort nachzusehen. Im Frachtraum herrschte eine wahrhaft heillose Verwirrung. Fässer, Ballen, Pakete und Kisten lagen wirr und ordnungslos durcheinander, und wir konnten uns erst nach langer Anstrengung eine Bahn durch dieses Chaos erzwingen. Kaum aber war das geschehen, so schob mich der voransteigende Kapitän beiseite und eilte wieder empor. »Was gibt's, Captain?« »Wasser im Raum. Wir haben ein großes, ein gefährliches Leck.« Er stieg an Deck, um die Leute an die Pumpen zu befehlen, und ich gab mir Mühe, so schnell wie möglich das Schlauchwerk in Ordnung zu bringen. Bereits nach 2 Minuten begann die Arbeit, während der Schiffszimmermann das Leck aufzufinden und zu verstopfen suchte. Das war eine harte Arbeit, gelang aber doch wenigstens so weit, dass wir uns für den Augenblick in Sicherheit befanden. Die anderen waren beschäftigt, das Deck von Splittern und Tauschlissen zu säubern. Dann wurde ein Notsprit vorgeschoben und auch einstweilen ein Hilfsmast an dem Fockstumpf aufgerichtet. Auch die Reling wurde so viel wie möglich wiederhergestellt. Und dann hieß der Kapitän den Mat gerade nach Norden abfallen. »Bis Port Lloyd wird es jetzt gehen«, meinte er. »Wie weit ist es noch bis hin?« »Habe bereits nachgesehen«, antwortete er. »Dieser Taifun hat uns im Kreis herumgetrieben. Ihr müsst nämlich wissen, Charlie, dass so ein Kerl nicht etwa ein ehrlicher Sturm ist, der aus einer Richtung bläst, wie manche Seeleute und Gelehrte annehmen, sondern meist beschränkt er sich auf ein kleines, scharf abgegrenztes Gebiet und bläst dann aus allen möglichen Himmelsbacken auf einmal nieder. Es ist leicht möglich, dass wir uns im Taifun befinden, während einige Meilen davon ein anderes Schiff bei kleinem Wind vorübergeht, ohne etwas von dem Orkan zu bemerken. Höchstens, dass es sich über die an seinem Bug auslaufende Dünung wundert, die es sich nicht erklären kann. Also, der Orkan hat uns beinahe im Kreis herumgeführt. Und wir können trotz unseres schlechten Segelwerks noch heute vor Nacht in Port Lloyd sein. Womit Kapitän Turnerstick erneut Recht behalten sollte. Der Kapitän kennt sich eben aus. Im Taifun hieß die Geschichte, Karl May hat sie sich ausgedacht. Erzählt hat sie uns Toni Arango.